Es ist so gut hier, gell? Ja. Weißt du, hier ist die Gegenwart Gottes. Und das brauchen wir. Wir brauchen seine Gegenwart. Das ist das Einzige, was dich wirklich erfüllen kann, was deinen Körper, deine Seele aufatmen lässt, was deinen Verstand zur Ruhe kommen lässt und wo du absolut klar siehst. Und weißt du, warum du klar siehst? Weil dein Verstand ausgeschaltet ist. Du siehst klar, weil du einfach in der Gegenwart Gottes stehst. Da gibt es keinen Stress. Da gibt es keine Unruhe. Das Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und du bist erfüllt, du hast es ja vorhin schon gehört, du bist erfüllt mit diesem Gott. Und wenn er in dir lebt, dann ist es auch seine Substanz, die in dir lebt. Dann ist seine Gegenwart da. Weißt du, in dir. Christus in uns. Das Geheimnis der Herrlichkeit. Christus in uns. Für den Verstand ist es unfassbar. Aber unser Geist jubelt. Ja, Christus in mir. Sag mal, Christus in mir. Oh. So, Christus in mir. Sag's nochmal. Oh. Du hast alles, jederzeit alles, was du brauchst. Du bist niemals alleine. Du bist nie mehr ausgeliefert. Du musst nie mehr Dinge tun, die du nicht tun willst. Sondern Christus in dir. Christus in dir. Weißt du, Christus in dir. Wow, weißt du, das ist etwas, worüber es sich lohnt, nachzusinnen. Darüber zu meditieren. Lange, lange darüber nachzudenken, was das bedeutet für uns. Es bedeutet, dass wir ein neues Leben haben, dass wir ein anderes Leben haben, dass wir nicht mehr unser altes Leben leben müssen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und dieses neue Leben soll immer mehr und mehr durch dich hervorkommen. Und wie kommt's hervor? Indem wir uns immer mehr darauf konzentrieren, Christus in mir. Wir leben nicht von außen nach innen. Wir sind nicht von außen bestimmt, sondern wir leben von innen nach außen. Wir leben vom Himmel heraus, vom Himmel auf die Erde. Wir handeln von innen nach außen. Wir lassen uns nicht mehr irgendwelche Handlungen aufzwingen, aufdoktrieren, sondern wir leben von innen, geführt vom Heiligen Geist. Christus in dir. Wow. Christus in dir. Weißt du, ich glaube, wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt, was das heißt, was das bedeutet für uns. Und wir leben ja schon dieses neue Leben. Und wir erkennen, wie gut es ist. Und wir sind hungrig, nach mehr von unserem Herrn tiefer hineinzugehen. Wir wollen, dass unser Herr immer mehr durch uns hervorkommt. Seine Gegenwart sich immer mehr in unserem Leben lagert. Und jetzt ist die Zeit, wo es einfach auch tiefer geht. Wo es tiefer geht. Wo wir noch mehr erfassen, was es heißt, Christus in uns. Was es heißt, ein neues Leben zu haben. Was es heißt, jederzeit alles zur Verfügung zu haben, was wir brauchen. Weißt du, jederzeit, es ist ja alles da, es ist ja alles in dir. Und such nicht mehr im Äußeren. Such nicht mehr hier, such nicht mehr dort, such nicht mehr da. Sondern geh zu Christus in dir. Er hat die Lösung für jedes Problem. Er ist der Heiler. Er heilt. Er heilt Umstände. Er heilt Probleme. Er heilt Krankheiten. Er heilt deine Seele. Er heilt Beziehungen. Er heilt. Er ist der Heiler. Er heilt. Er stellt wieder her. Christus in dir. Die Liebe. Die Liebe, die Liebe ist in dir. Die Liebe will gut tun. Sie will dir gut tun. Sie will deinem Nächsten gut tun. Oh, die Liebe. Christus in dir. Er liebt dich. Und er will lieben durch dich. Oh, Christus in dir. Wow. Ich gebe es dir heute immer wieder, Christus in dir. Es ist so wichtig, dass wir das nie vergessen. Christus in dir. Dein Retter ist da, dein Erlöser ist da. Er hat dich erlöst, herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Und sein Leben, seine Wirksamkeit, seine Gegenwart wird immer mehr sichtbar durch dich. In deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit. Es lässt sich nicht mehr verbergen. Christus in dir, wie innen, so außen. Und wir lassen es fließen. Wir halten nicht mehr zurück. Wir lassen es fließen, weil es einfach aus uns hervorkommt, von innen nach außen. Eine Quelle, die niemals aufhört. Von innen nach außen. Von innen nach außen. Eine Quelle der Heilung, der Wiederherstellung, der Liebe, der Freude, des Friedens. Christus in dir. Alle Zeit. Alle Zeit hast du alles, was du brauchst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Es ist Christus in uns. Also es ist Christus in uns, der den entscheidenden Unterschied macht. Ja. Das ist die Quelle, aus der wir leben. Das ist das Leben überhaupt. Das ist das Leben überhaupt. Ja. Jesus hat, als er hier auf der Erde war, wirklich vorgelebt, dieses göttliche Leben in Verbundenheit mit dem Vater. Und dieses Leben hat er uns geschenkt, dass wir genauso leben wie er, als er hier auf der Erde war. Ja. Weißt du, und Jesus, an Jesus, ich formuliere es mal so, an Jesus wurde oder hat Gott wirklich ein Exempel statuiert. Ja? Weißt du, hat wirklich den Preis bezahlt. Er hat alle Sünde, alles was war, alles was reingekommen ist durch den Sündenfall, hat er auf sich genommen und hat es wirklich am Kreuz ein für alle Mal erledigt. Und ich sage aber jetzt dir, jedem Einzelnen, Gott möchte heute durch dich auch ein Exempel statuieren. Und zwar für dich, da wo du bist in deinem Umfeld. Dass da wo du bist, wirklich Gott hervorkommt. Dass da wo du bist, göttliches Leben hervorkommt. Dass da wo du bist, wirklich die Liebe hinkommt. Dass da wo du bist, die Freude sich breit macht. Dass da wo du bist, Leute geheilt werden. Ja? Weißt du, Gott möchte an jedem Einzelnen von uns, da wo wir gesetzt sind, ein Exempel statuieren. Er möchte, dass wirklich dieser göttliche Strom, dieses göttliche Leben auf die Erde kommt. Durch dich, Moni. Und nochmal Moni und Drea. Weißt du, egal wo wir alle gesetzt sind, Gott möchte, dass da, wo du bist, das Leben rauskommt. Dass da, wo du bist, alles aufblüht. Ja, ich meine, schau dich um in der Welt. Die Welt ist voller Hass, die Welt ist voller Neid, die Welt ist voller Elend, ja. Aber Gott möchte, dass Söhne und Töchter aufstehen, ja. Du und ich, dass wir aufstehen und ihn repräsentieren und ihn repräsentieren. Weißt du, wir haben Jesus als Vorbild, wir können es uns anschauen, ja. Wir können es nachlesen, weißt du, es gibt ein ganzes Buch, die ganze Bibel ist voll, ja, wo wir nachlesen können, ja. Was dieses göttliche Leben ausmacht, was dieses göttliche Leben uns bringt, was es uns geschenkt hat, ja. Und mit dem können wir gehen. Mit dem können wir gehen, ja. Weißt du, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, wir sind gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Wir sind gesegnet mit allem, was du dir vorstellen kannst. Mit allem. Es wurde uns alles geschenkt. Alles. Ich meine, weißt du, wie genial ist das, wenn du denkst, ich brauche heute irgendwas und du drehst dich um und denkst so, ach, da ist es ja. Ja, aber das ist die geistliche Realität. Es ist vielleicht nicht die sichtbare Realität, aber es ist die geistliche Realität. Die geistliche Realität schaut so aus, dass uns all das, was wir brauchen, hier auf dieser Erde zur Verfügung steht. Ja, zur Verfügung steht. Und weißt du, wenn noch Dinge in unserem Leben sind, die das noch nicht widerspiegeln, weißt du, dann müssen sie sich verändern. Also das Sichtbare muss sich dem Unsichtbaren anpassen. Andersrum funktioniert es eh nicht. Ja, weil, weißt du, Gott ist einfach perfekt. Gott ist Vollkommenheit. Da gibt's kein Gebrechen, da gibt's keine Krankheit, da gibt's keinen Mangel, da gibt's das alles nicht, ja. Also, was können wir tun, wenn uns all diese Segnungen zur Verfügung stehen? Dann lasst es uns ziehen. Immer wieder ziehen, ja. Weißt du, ja, das ist ja so, die Dinge sind ja da, ja. Manchmal, ganz selten vielleicht, manchmal noch in deinem Leben, schafft's der Teufel, dir irgendwas anders einzureden, ja. Aber ich sag's dir, was machst du? Du gehst einfach ins Wort, ja. Du hörst das Wort, lässt dich da wirklich wieder rausziehen, wenn der Teufel dich vielleicht mal irgendwo angetackert hat von irgendeiner Seite, ja. Und du schaust einfach wieder auf die Wahrheit. Und du schaust, hey, es ist ja da. Ich brauch's mir ja nur nehmen. Freude ist ja da, ja. Weißt du, Freude ist da, egal wo du hingehst, egal wie es um dich rum gerade ausschaut, ja. Ich meine, wenn du zur Arbeit gehst und jeder um dich rumschaut, dich griesgrämig an. Das macht dir gar nichts. Weil du weißt, die Freude ist in dir. Ja? Weil du weißt, die Freude ist in dir. Und ja, genauso, wenn du rausgehst, was du in dir begegnet hast. Ja? Weißt du, das kann uns immer mehr passieren, auch im persönlichen Umfeld. Ja? Ich meine, wenn du rausschaust, schon teilweise krass, was so abgeht. Ja? Aber ich sag's dir, die Liebe in dir ist stärker. Was sollten wir uns fürchten? Was sollten wir uns fürchten vor Leuten, die hasserfüllt irgendwelche Dinge tun? Weißt du, die Liebe ist stärker. Die Liebe ist stärker. Und Gott wird uns führen, Gott wird uns leiten. Er wird schon dafür sorgen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind und nicht zur falschen Zeit an den falschen Plätzen. Ja? Also und wenn wir darauf vertrauen, ja, und wenn wir in diesem Glauben gehen, dann können wir einfach kühn durch diese Welt schreiten. Können wir kühn durch diese Welt schreiten? Der Teufel kann dir nichts anhaben. Ja, weißt du, wer der Teufel ist, dazu verdammt, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort ist? Ja, ja, ja, es ist so, es ist so, es ist so. Weißt du, wir können einfach dieses Leben genießen. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig zu sagen, dass wir dieses Leben genießen können. Es ist kein anstrengendes Leben, ja. Es ist kein Leben, wo du irgendwie zigtausend Gebote kriegst, wo du alles eins nach dem anderen befolgen musst. Weil ich meine, Gott hat uns ein Gebot gegeben, ja. Die Liebe hat er uns gegeben, ja. Und weißt du, wenn wir in ihm bleiben, bleiben wir in der Liebe, ja. Und dann kommt auch die Liebe aus uns raus, ja. Also, ja, genießen wir unser Leben, nehmen einfach diese göttlichen Segnungen an, ja, ziehen sie uns immer mal wieder, ja. Man muss es sich schon aktiv immer wieder ziehen, ja, immer wieder, also nicht vergessen, immer schön weiterziehen, ja. Ja, nicht nur heute Abend, sondern im Alltag auch. Ja, im Alltag. Ich meine, da beginnt ja die Herausforderung. Ich meine, wenn wir hier alle zusammenkommen und jeder gut drauf, ja, wir bekommen das Wort, wir haben so einen starken Lobpreis, da ist relativ leicht. Aber wenn du im Alltag bist, wenn die Herausforderungen kommen, dann vergiss nicht diese Segnung, dann vergiss nicht dieses Leben in dir. Vergiss nicht, dass das eine Quelle ist. Vergiss nicht, dass es eine Quelle ist, die unaufhaltsam sprudelt. Die kann nicht versiegen. Diese Quelle kann nicht versiegen, ja. Es ist ewiges Leben. Es ist eine Quelle, die bis in alle Ewigkeit quillt, ja. Hier auf Erden und bis in alle Ewigkeit. Weißt du, wenn wir hier diese Erde verlassen und in der Ewigkeit leben, weißt du, da geht die Quelle immer weiter, ja. Diese Quelle geht immer weiter und diese Quelle lebt in dir und die zapfst du an, ja, und da lässt du es großzügig fließen. Kannst morgen früh deiner Familie zum Frühstück gleich mal hier einen Becher Leben servieren, ja. Wenn du morgen früh aufstehst, ja, oder wenn du morgen früh zur Arbeit kommst, weißt du, kannst gleich mal austeilen, kannst gleich mal schön servieren, ja, kannst schon mal rauslassen, kannst fließen lassen, ja. Das ist das, was wir tun, ja. Und haben dabei die allerbeste Zeit. Ja, das ist unser Leben. Amen. Amen. Du bist Geist, gell? Du bist Geist, hast deine Seele, wohnst in deinem Körper. Also die Prioritäten sind wichtig. Also du bist kein Körper, der einen Geist hat, du bist auch keine Seele, der einen Geist hat, sondern du bist Geist, ja, und es ist auch nicht irgendein Geist, sondern ist der Geist Jesu Christi, der in dir lebt, ja, nicht der Geist Buddhas, ist auch wichtig, ja. Ja, und der Vater wohnt auch noch in dir, ja, der Allmächtige wohnt auch noch in dir, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er raus will. Also er will dich nicht verlassen, aber er will rausströmen. Er will rausströmen, ja. Er will rausströmen, ja. Ströme lebendigen Wassers, die müssen ja irgendwo hin. Erstens wirst du irgendwann immer dicker und dann platzt du vielleicht oder so. Die müssen raus, die Ströme, ja. Die müssen raus, die Ströme. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Das ist ein Leben voller Wunder, ja. Wenn du mal denkst, Totenauferweckung, das war nur eins von vielen, ja. Das war, wenn wir Totenauferweckung hören, dann, oh Gott, schone mich oder was. Nee. Besuch die Beerdigung, ja. Teste, ja, mach, aktivier dich, ja. Aktivier dich, lass dich aktivieren, lass dir das von Gott zeigen, ja. Geh ins Krankenhaus, ja, such dir die Kranken, ja. Weil Gott will raus, ja. Und ein Tag ohne Wunder ist irgendwie ein verlorener Tag, glaube ich, ja. Weil Jesus sagt, laufend irgendwelche Wunder getan, über Wasser laufen. Brotvermehrung, ja. Brotvermehrung, wenn dein Kühlschrank mal wieder leer ist und der Besuch meldet sich an, ja. Ja. Also, dass ein Leben im Übernatürlichen, weißt du? Und Gott will sich auch in deinen Kleinigkeiten übernatürlich, weißt du? Weißt du, du musst anfangen, alles mit Gott zu machen, alles aus dem Übernatürlichen zu leben. Auch das Natürliche wird von dem Übernatürlichen übernommen. Ja? Ja? Natürlich, übernatürlich. Und übernatürlich, natürlich, ja? Leb darin, weißt du? Du wirst hier gelehrt und geschult. Und hör auf, Ausreden zu erfinden, ja? Ja, dieser Gelähmte am Teich Bethesda, ja, ich habe niemanden, der mich zum Wasser trägt. Ja, willst du geheilt werden? Steh auf. Ja, steh auf. Ja, willst du Wunder erleben? Dann steh auf, ja? Willst du Kranke gesund machen? Dann fang an, Hände aufzulegen, ja? Du musst ja nicht mehr viele Worte sagen. Da ist ja einfach Jesus in dir drinne. Und wenn es auch am Anfang komisch ist, aber fang an, Hände aufzulegen. Ja, fang an zu heilen, ja, fang an wirklich zu gehen, ja, fang an zu gehen, ja, ja, fang an es rauszulassen. Ja, und es ist die Liebe, die einfach kommt, weißt du, die Liebe, die dein Herz öffnet für die Leute, ja. Du betest in der Arztpraxis für die Arzthelferin, ja, und die Atmosphäre verändert sich, ja, für den Zahnarzt betest du, während er bohrt, weißt du, das ist wunderbar. Beim Bohren kannst du beten, ja. Du kannst eh nichts anderes machen, ja. Du kannst ja beten, du kannst ihn segnen, ja. Gewöhn dir einen Lebensstil im Geist an. Einen Lebensstil im Geist, ja. Ein Lebensstil im Geist, ja. Du lässt es strömen, weißt du, wenn die bestimmten Gruppierungen ihre Joints reinziehen, ja, die dürfen das ja jetzt, ja. Du hast auch einen Joint dabei, du hast immer einen Joint dabei, weißt du. Ja, lass den Joint durch dich durchfließen, ja. Der Heilige Geist will raus. Die Pille auch, ja. Weiß nicht. Ja, aber lass uns dieses übernatürliche Leben leben, ja. Geh da rein und hab Spaß, hab einfach Spaß. Ja, Gott lebt in dir, ja, die Freude lebt in dir, die Liebe lebt in dir und die will raus. Ja, auch wenn es dein Körper manchmal noch nicht so will, ja, oder noch nicht so oft lächelt, ja, aber das kommt schon noch. Der Körper wird's auch lernen, ja, der Körper wird's auch lernen, wer die Oberhand hat. Du musst die Prioritäten richtig setzen. Oben ist der Geist bei dir, ja, und der Geist diktiert, der Geist legt fest, ja, dein Geist legt fest, wie es läuft, dein Geist legt fest, wie die Atmosphäre in deinem Haus ist, dein Geist legt fest, wie die Atmosphäre in deiner Seele ist, ja, dein Geist legt fest, wie wohl sich dein Körper fühlt. Ja, du fängst an zu diktieren, zu herrschen, das nennt man Herrschaft. Ja, du nimmst ein Zepter in der Hand, wenn du es brauchst. Ja, und dann regierst du in deinem Umfeld. Du nimmst Autorität über deinen Arbeitsplatz, da wo du gesetzt bist, in deiner Familie. Ja, der Teufel soll es fürchten lernen. Der Teufel soll es fürchten lernen. Ja, wer sind die? Also, wenn du erkennst, wer du bist, ja, sieh dich im Geist, wenn du erkennst, wer du bist, dann fängt das Schlottern an. Hast du den Teufel schon mal schlottern sehen? Mit den Knien, ja. Ja, er schlottert, weil er hat dem nichts entgegenzusetzen. Der Teufel ist machtlos, wenn du erkennst, wer in dir lebt. Ja, wenn du anfängst, diesen Gott zu preisen und zu ehren und zu loben, ja. Ja, und er hat ja uns das vorgebetet. Wie im Himmel, so auf Erden, ja. Wie im Himmel, so auf Erden beten wir, ja. Für dieses Land, ja, dass dieses Land wieder erreicht wird für Jesus, ja. Wir fangen an zu beten, zu proklamieren und das Land einzunehmen, ja. In allen Bereichen. Egal, was der Teufel auffährt, ja, egal, was er tut, ja, wir stehen fest, stehst du fest? Ja, wir stehen fest, ja, und nichts kann uns erschüttern. Und auch mal, wenn es gerade nicht so aussieht, du stehst trotzdem fest, ja, weil das Wort in dir lebt und der Geist macht dir das Wort lebendig. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du sagst, ja. und du sprichst so, wie das Wort spricht. Ja, ich habe neulich für jemanden gebetet und das war gut und Glauben war da. Und die hat nach dem Gebet einfach alles, was ich gebetet habe, durch ihre Worte zunichte gemacht. Ja, hör auf, so zu reden. Ja, sprech nicht so, wie dir der Stapel gewachsen ist, sondern sprech so, wie es die Bibel sagt. Ja, sprech so, wie der Glauben sagt. Ja, ja, und wenn du da noch nicht diszipliniert bist, dann befiehl deinen Körper, befiehl deinen Mund, das Richtige zu sagen. Ja, befiehl deinen Gedanken, das Richtige zu denken. Ja, du hast doch die Herrschaft. Es ist ja nur ein kleiner Computer hier oben, ja. Und wenn das Betriebssystem nicht stimmt oder wenn ein Virus drauf ist, musst du halt die Software laufen lassen. Wie heißt es? Virenscanner oder so. Musst du säubern. Weißt du, du musst deinen Verstand säubern. Von unguten Gedanken, du musst säubern, du musst Autorität nehmen. Ja, bitte den Heiligen Geist, zeig mir diese komischen Gedankengebäude in meinem Inneren. Egal, wo die herkommen. Ob es ein Trauma war oder irgendwelche falsche Lehre oder was jemand über dir ausgesprochen hat. Entmachte es. Nimm Autorität. Entmachte es. Ja, du bist nicht mehr der, der und der, sondern du bist, Jesus ist in dir, weißt du. Ja, du hast... Du repräsentierst jemand, ja, ja, steh dafür, ja. Gott lebt in dir, ja. Die Liebe lebt in dir, die Freude lebt in dir, der Sieg lebt in dir, ja. Die Herrschaft lebt in dir. Autorität ist da in deinem Leben, ja. Autorität ist da. Werde dir dessen bewusst. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, lass es raus. Lass es raus. Halleluja. Lass es raus. Wuhu! Wuhu! Lass ihn raus. Er will raus. Er will durch dich raus. Er will durch dich diese Welt wirklich berühren. Die Welt, die sehnt sich nach dem, was wir haben. Die Welt wirklich, die geifert danach. Die möchte diese Liebe haben. Die möchte das Licht haben. Ja, wirklich. Die streckt sich aus. Sie haben das nicht. Die Menschen leben in der Finsternis. Sie brauchen uns, sie brauchen dich, wo du bist, egal ob du beim Bäcker bist oder beim wo auch immer, sie brauchen dich, gerade dich, weil wo du bist, bin ich nicht, wo ich bin, ist sie nicht, wo Moni ist, ist Tamara nicht. Jeder ist da wirklich wichtig, wo er ist und muss da rauslassen, was er hat. Das ist einfach so. Und es ist schön, wenn du betest für deine Arbeitskollegen. Es ist schön, wenn du betest für die Menschen. Und Herr, ja, sieh die Menschen aus Deutschland. Und das ist gut und wichtig und richtig. Aber sei du auch der Kanal, wo er wirken kann. Lass es wirklich raus. Lass es wirklich raus. Und sei auch gehorsam. Sei gehorsam. Ich habe die Tage über Abraham gelesen mit seinem Isaak. Und Gott wollte ja echt was Unmenschliches von Abraham, indem er seinen geliebten Sohn, den er ja über Jahrzehnte erhofft und erbeten hat, hat er ihm ja wirklich, wollte ihn töten lassen. Und Abraham, man muss sich das vorstellen, Abraham ging mit diesem Kind und mit den Dienern zu diesem Berg und er wusste, was passiert. Er wusste, das sind jetzt die letzten 3 Tage mit meinem Sohn, das sind die letzten 2 Tage mit meinem Sohn. Und dann hat er auch noch den Sohn, hat er auch noch das Holz tragen lassen, wo er selber dann darauf geopfert werden soll. Und so ist er mit diesem Kind den Berg hochgegangen und hat das Kind gefesselt. Ich meine, das Kind wird wahrscheinlich geschrien haben, gestrampelt und er wird es ja nicht verstanden haben, was hier passiert. Und Abraham hat weitergemacht und weitergemacht aus Gehorsam zu Gott, aus Liebe zu Gott, zu seinem Freund, bis Gott es beendet hat. Aber dann, wenn wir es lesen, ich muss das mal schnell raussuchen, weil das ist so gewaltig, was dann Gott einfach... In 1. Mose 22 sagt, ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Was ist das für eine Verheißung? Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Und nur weil Abraham gehorsam war. Und es ist so wichtig, dass wir Gott gehorsam sind. Dass wir Gott gehorsam sind. Und Pastor Philipp Schmerold hat vor kurzem so einen kurzen Clip eingestellt in Instagram, wo er gesagt hat, ja, manchmal müssen wir halt ein bisschen leiden. Und es ist einfach so. Manchmal müssen wir halt ein bisschen leiden. Und ich glaube, Abraham hat viel gelitten in der Situation. Und es steht ja auch in den Briefen von Paulus, er hat auch manchmal ein bisschen gelitten. Also manchmal ein bisschen mehr. Aber Gott wünscht sich so sehr wirklich diesen Gehorsam von uns. Und ich glaube, viele haben vielleicht Dinge noch im Herzen, wo sie wissen, okay, ich soll das machen oder Gott beruft mich dorthin oder das ist Gottes Plan für mein Leben. Ich weiß, dass ich es tun soll, aber ja, vielleicht kostet es mich was, das zu tun. Oder vielleicht muss ich aus meiner Komfortzone mal raustreten. Oder vielleicht, ja, ist es mit meiner Seele nicht ganz so genehm im kurzen Moment. Aber ich will dich wirklich ermutigen, da ist so ein gewaltiger Segen auf Gehorsam. Wenn du wirklich sagst, okay, Herr, ich möchte deinen Segen, dann sei gehorsam. Und es ist einfach nur wunderbar. Und ja, ich habe es einfach auch mitbekommen, beziehungsweise beim letzten Glory House oder vom vorletzten Glory House, ich weiß gar nicht mehr, dass du dieses Wasser einfach fließen lässt. Ich habe das so gesehen, weil oft ist es ja so, man fühlt sich nicht so, als ob man was fließen lassen wollen. Also manchmal geht's mir so morgens. Ich weiß nicht, ob es manchmal auch so geht. Aber dann ist es einfach darum, weil ich nicht so gefüllt bin, dass es überfließt. Weil ich habe das so gesehen einfach. Man merkt es ja auch, wenn man Durst hat, ist es ja eigentlich zu spät. Vom Körper her. Und man merkt, wenn man genug getrunken hat, dann muss man aufs Klo gehen. Also das ist quasi, also so wie ich das gesehen habe. Ja, das heißt, wenn du selber voll bist, dann fließt du. Also es ist ein doofes Beispiel, aber es ist wirklich so. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir immer gefüllt sind, immer frisch gefüllt sind vom Geist. Und das ist einfach, ja, kommen die Versammlungen. Lass dich hier füllen, so wie heute. Lass dich hier füllen. Dafür sind die Versammlungen da. Nicht bloß, dass man 2 Stunden irgendwo reinsitzt. Nein, lass dich füllen. Lass dich füllen von deinem Gott. Und dann kannst du es wirklich wieder weitergeben. Füll dich zu Hause. Nimm dir die Zeit, dich zu füllen. Weil das ist auch wirklich, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir offenbar werden. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne. Die ganze Schöpfung. Alles. Ich habe die Tage, habe ich Urlaub gemacht und ich habe mir dann immer morgens, war ich am Strand und habe dann wirklich gebetet und in der Bibel meditiert und gelesen und so. Und ich habe mich einfach gefüllt. Und dann bin ich schnorcheln gegangen und ich habe da geschnorchelt und habe da die Fischchen angeguckt und so. Und dann hat der Lifeguard so getrillert. Und der trillert immer, wenn man irgendwas falsch macht. Und ich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht, dass ich irgendwie zu nah am Riff war oder so, dass man das nicht kaputt macht. Und dann bin ich halt umgedreht, weil ich habe irgendwie nicht verstanden und hatte irgendwas gestikuliert und gepfiffen und gestikuliert. Und ich so, ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt tun? Dann bin ich zurück. Und dann war er ganz aufgeregt, weil er ihm gesagt hat, dass neben mir 5 Delfine geschwommen sind. Und die sind neben mir geschwommen und neben mir aus dem Wasser küpft. Und es ist einfach wirklich, die Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne. Und es war ihm so, das war scheinbar so selten, dass er am Nachmittag noch anderen Gästen davon erzählt hat, dass neben mir die Delfine geschwommen sind. Also wirklich, du bist wichtig, du lässt es raus, du lässt wirklich Jesus, seine Liebe, sein Licht in diese sterbende Welt. Du, denk nicht klein von dir, denk nicht, oh nein, ich habe nichts zu geben oder ich habe doch selber zu wenig oder ich brauche das selber noch so viel. Nein, wir haben es halt gehört, du bist voll Jesus. Vom Scheitel bis zur Sohle, von rechts nach links. Da gibt's gar nichts anderes mehr. Du bist voll Jesus, du bist wichtig, du hast genug, du hast alles, was du brauchst, haben wir heute auch schon gehört. Du musst es nur rauslassen. Gib's den Menschen, wirklich. Es ist gar nicht so schwer, wie man sich immer denkt. Da denkt man immer, das ist irgendwie so ein Krampf oder es ist komisch oder so. Nein, sondern sei einfach freundlich zu ihnen. Lass die Liebe fließen. Ich war im Urlaub auf Mallorca, also nicht am Ballermann, sondern beim Wandern. Und wir hatten morgens einen Transfer und der Busfahrer war so ziemlich der unfreundlichste Mensch, den ich jemals erlebt habe. Also wirklich furchtbar. Und dann war ich im Bus gesessen und dachte mir, du bekommst kein Trinkgeld von mir, ganz sicher nicht. Du bist so ein unfreundlicher Mensch. So. Und dann kam halt Gott und sagt, genau so wie der warst du auch mal. Okay. Okay, das heißt, ich habe ihm Trinkgeld gegeben und es war der Hammer, wie sich sein Gesicht verändert hat. Und ich meine, man merkt ja selber, wenn man neben der Spur läuft, man merkt ja selber, wenn man schlecht drauf ist und wenn man krantig ist. Und ich glaube, dass der merkt halt, vielleicht ist er kein Morgenmensch, dass er uns um 5 Uhr morgens irgendwo abgeholt hat. Aber den hat es dann so berührt, dass er trotzdem von mir Trinkgeld bekommen hat, obwohl er ja so ein grumpy Mensch war. Also auch wenn der Mensch gegenüber wirklich daneben ist, jeder von uns war mindestens genauso daneben früher. Ja, ist so. Weil Gott hat uns vorher geliebt, ja, wo wir wirklich nicht lebenswürdig waren. Und lass uns wirklich die Menschen nicht verurteilen. Nicht verurteilen. Oder mir hat es wirklich im Lobpreis, habe ich gehört, oder beziehungsweise kam mir so ein Satz wieder in den Kopf, wo Christen gesagt haben, ja, ich fahre nicht nach Ägypten, weil das ist ein muslimisches Land. Und dann sage ich, und es hat mir wirklich im Lobpreis kam das so und es hat mir so wehgetan. Und dann sage ich halt, jetzt erst recht. Du hast doch Jesus in dir. Wie will denn Jesus in dieses Land kommen, wenn nicht durch dich? Du hast es doch in dir. Geh doch. Du musst jetzt keine große, was weiß ich, Crusader aufreißen mit 5000 Leuten oder so, sondern geh einfach hin, lass Jesus raus. Und die Leute, die sind so hungrig danach, wirklich nach einem Lächeln, nach. Ich habe mir 2, 3 Wörter auf Arabisch habe ich mir beibringen lassen und die habe ich dann den Menschen gesagt und die waren so happy drüber, dass jemand sie sieht, dass jemand auf sie zugeht, dass jemand sie nicht bloß sieht wie irgendjemand, der irgendwelche Sachen abräumt von deinem Tisch oder so und ja, pff, du mach das einfach hier, sondern nein, die Menschen sieht, die Menschen eine Liebe gibt, die Menschen wirklich Licht gibt und wirklich Freude gibt. Wir sind dafür da. Und dann kam die Chefanimateurin zu mir und sagte, du bist gar nicht wie die anderen Deutschen. weil die Deutschen, also morgens, da komme ich dann hin und da habe ich schon Angst, da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Hallo sagen kann, weil die immer so böse gucken. Und habe gesagt, weißt du, das ist Jesus in mir. Sie hat es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, aber es macht nichts. Das ist wirklich, du machst den Unterschied, auch wenn du wirklich nur vielleicht die Leute, ja, wirklich mit der Liebe Gottes berührst, mit der Liebe Gottes begegnest. Die Leute sind so hungrig danach. Die Leute sehnen sich nach Liebe. Jeder sucht Liebe über Partnerportale, über alles. Die Leute suchen Liebe und du hast die Liebe. Gib sie weiter. Die Liebe Christi ist in dir, um weitergegeben zu werden. Mach's einfach. Amen. Ja, Halleluja, es ist alles schon in uns und es kommt auch alles einfach aus der Beziehung zu Jesus und zum Vater. Und wir haben es schon gehört, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Und ich wollte heute einfach nochmal so, oder hatte den Eindruck, den Impuls nochmal auf den Geist zu lenken. Ja, dass wir wirklich im Geist schon alles haben und dass der Geist auch einfach perfekt ist schon, so wie er ist. Ja, er ist uns von Gott gegeben. Ja, das heißt auch, wer ihm anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und das ist halt einfach so stark, dass wir einfach im Geist immer connected sind mit ihm. Und daraus fließt dann halt auch alles. Ja. Und ich glaube, der Feind will halt immer so unseren Blick lenken auf unsere Seele, die ja noch im Transformationsprozess ist oder auf unsere Umstände oder unseren Körper, wo wir vielleicht noch Wehwehchen haben. Ja, aber es ist einfach so wichtig, den Fokus auf den Geist zu haben. Ja, und da sind wir einfach immer connected mit Gott, können einfach jederzeit zu ihm kommen. Der Weg zum Thron ist frei, Jesus hat ihn frei gemacht und ja, es steht einfach nichts mehr im Weg. Wir dürfen uns nur nicht ablenken lassen vom Feind durch irgendwelche, ja, Spielchen, die er spielen möchte. Und ich finde es einfach so stark, dass wir jederzeit zu Gott kommen können. Er ist immer da und die Connection ist einfach auch immer da. Und es ist oft auch gar nicht so kompliziert, dass wir erst irgendwie, weiß ich nicht, stundenlang Bibel lesen müssen oder Worship. Natürlich sind das gute Tools, um auch in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Aber im Geist sind wir halt schon connected und können von ihm ziehen. Und das Geniale ist ja auch, er sieht uns ja auch im Geist. Und er sieht halt all das, was er auch in uns reingelegt hat. Ja, also das ganze, die ganze Power, die Liebe, das ganze Potenzial, was er in uns reingelegt hat, was jetzt halt raus will, das sieht er ja auch. Und er schaut eben nicht so sehr, wie wir Menschen das immer tun, nur auf unsere Fehler. Klar überführt er uns auch, aber er möchte uns ja fördern und das Potenzial halt rausholen aus uns. Und genau, das ist eben einfach auch so auf Gottes Herzen, damit wir halt rausfließen können. Genau, und halt, wenn wir ihn anbeten, dann sollen wir ihn ja auch im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, genau in dieser Dimension kommen wir dann ja auch zu ihm und können uns einfach jederzeit connecten und hören, was auf seinem Herzen ist und das dann eben auch wieder rausfließen lassen zu den Menschen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Und ich habe euch noch einen Vers mitgebracht, der ist so stark und auch die Übersetzung ist so stark. Und der steht in, ihr kennt diesen Vers, Psalm 37, 4 und 5. Und da heißt es, finde deine Freude und dein wahres Vergnügen im Herrn. Deine Freude und dein wahres Vergnügen. Ja, wir verbinden oft Vergnügen eher mit weltlichen Sachen. Aber hier sagt er, finde deine Freude und dein echtes Vergnügen auch im Herrn. Und er wird dir geben, was du dir am meisten wünschst. Ist das nicht genial? Ist nicht unser Gott genial? Er wird dir nicht noch geben, ja, auf deiner Liste, ob seinem, Punkt 25 und 26, die Sachen, die dir jetzt gar nicht mehr so wichtig sind. Okay, dafür glaube ich dem Herrn, dass er mir da das vielleicht gibt oder so, weil es mir ja nicht so wichtig, sondern was ich dann, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, und wir haben es am Sonntag gehört, und ja, ihn die Nummer eins sein lassen, auch in unseren Tagen und überhaupt den ganzen Tag. Natürlich haben wir eine ausgesonderte Zeit mit ihm und die ist unendlich wichtig. Oh, aber diese ausgesonderte Zeit, die ziehen wir weiter. Wir leben einfach den ganzen Tag mit dem Herrn und lassen ihn den ganzen Tag unsere Freude und unser Vergnügen sein. Herr, mein Vergnügen bist du. Ich muss nicht jetzt rennen. Ich meine, natürlich gibt der Herr auch andere Sachen. Aber mein erstes Vergnügen auch ist er. Und da finde ich alles, was ich brauche. Und dann verspricht er, belohnt er uns mit dem, was wir uns am meisten wünschen. Was wünschst du dir am meisten? Ist dir das bewusst? Ich glaube, jeder hat so besondere Wünsche auch. Und Gott sagt wirklich, ich möchte dir geben, was du dir am meisten wünschst. Mach mich einfach zu Nummer eins. Empfang meine Liebe und ich werde dir geben, was du dir am meisten wünschst. Gib Gott das Recht, dein Leben zu lenken. Und wenn du ihm auf diesem Weg vertraust, wirst du feststellen, dass er es perfekt hinbekommen hat. Ist auch wunderbar, oder? Wir vertrauen ihm einfach unseren Weg an und dann werden wir feststellen, dass er es perfekt hinbekommt. Wenn wir es ihm nicht anvertrauen und denken, ach, ich schaffe das eigentlich so ganz gut, ich habe ja einen Verstand bekommen, oh, der ist ja auch von Gott und natürlich, der Verstand ist definitiv von Gott, aber Gott möchte, dass wir seine Quelle anzapfen, dass wir seine Weisheit anzapfen. Das heißt, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und der bitte Gott, ja Herr, gib mir Weisheit, ich brauche mehr Weisheit in allen Entscheidungen meines Lebens, an jedem Tag brauchen wir die Weisheit Gottes. Weißt du, dann gelingt es. Ohne die Weisheit Gottes sind wir aufgeschmissen, aber mit der Weisheit Gottes, da gelingen die Sachen. Und da stellen wir dann fest, im Nachhinein auch, dass er es perfekt gemacht hat für uns. Das ist so wunderbar. Und es ist so unkompliziert. Also wenn wir, du merkst immer in deinem Leben, wenn es kompliziert wird, dann sind wir irgendwo falsch abgebogen. Wenn es wieder schwer wird und oh, puh, schwere Last und ja, kompliziert alles, dann merken wir, dann haben wir wieder selber, dann haben wir wieder unseren rein menschlichen Verstand zu Hilfe genommen und nicht nach der Weisheit Gottes gefragt. Und dann kehren wir ganz schnell um. Das ist ja wunderbar. Ja? Es gibt ja keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir sind in Christus. Es gibt keine Verdammnis für uns. Dann kehren wir um und wir sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich wieder auf eigene Fähigkeit, menschliche Fähigkeit vertraut habe. Und ich kehre um und ich nehme deine Weisheit. Und ich nehme deine Weisheit für jede Situation, die sich in meinem Leben stellt, für jede ja, scheinbar unlösbare Situation. Ich nehme deine Weisheit. Ich gehe jetzt nicht nach menschlicher Weisheit. Weil die menschliche Weisheit bietet dir alle möglichen Sachen an. Aber es ist gut, wenn wir innehalten und sagen, Herr, ich achte jetzt nicht und höre nicht in erster Linie jetzt um meine menschliche Weisheit, sondern was möchtest du mir sagen? Was ist deine Weisheit? Was kommt von dir in mein Herz? Was fällt da in mein Herz hinein, in mein Geist, was ich tun soll oder zu wem ich gehen soll, wen ich ansprechen soll, was ich machen soll? Da ist eine, weißt du, es ist im Himmel eine Unmasse an Weisheit einfach, ein Strom von Weisheit, ein Strom für uns da, für jede Situation, für jede Frage, die wir haben. Und an uns ist es einfach, das anzuzapfen. Ja, er möchte, dass wir ihn anzapfen, dass wir seine Quellen anzapfen, Quellen der Weisheit, genau, Quellen der Kraft, Quellen der Freude. Quellen des Friedens, oh. Quellen der Heilung. Wir zapfen die Quellen Gottes an. Und das Gute ist, im Himmel gibt es mehr als genug. Im Himmel gibt es nicht nur ein kleines Rinnsal, sondern im Himmel, boah, das sind Ströme, Ströme, Ströme. Und das Gute ist, diese Ströme sind in uns. Wir haben es gehört, ja, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in uns, seine Ströme fließen in uns, müssen einfach in Kontakt kommen und darin möglichst die ganze Zeit leben mit den Strömen, mit seiner Weisheit, mit seinem Wesen, das in uns ist. Und immer mehr lernen, uns darin trainieren, einfach mit ihm online zu sein. Einfach die ganze Zeit, sodass wir, ja, einfach den ganzen Tag passieren ja hier und da alle möglichen Sachen, dass wir einfach die ganze Zeit online sind und wissen schon, okay, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt. Oder in der Zeit morgens, dass Gott uns schon Sachen sagt, sodass wir vorbereitet, ich glaube auch, wenn wir morgens beten und in Sprachen beten, auf dem Weg zur Arbeit, shalabarajin labarajando, laparashikamambo, das muss dabei sein, auf jeden Fall. Dass wir Dinge vorbereiten. Dass wir Dinge vorbereiten, einfach für unseren Tag. Dass wir dadurch auch Weisheit, ja, schon in unseren Geist laden. Dass wir Lösungen in unseren Geist schon laden. Indem wir beten, indem wir in Sprachen beten, indem wir connecten mit ihm, indem wir, ja, wie wir es gehört haben, in unseren Geist diese Sachen reinfallen lassen. Juhu, aus dieser Stille, in dem wir ruhig geworden sind vor ihm. Und dann fallen diese Sachen in unseren Geist. Und sie sind da und sie werden Substanz in unserem Inneren. Und wir sind gerüstet für unsere Tage. Wir sind gerüstet für das Leben mitten in dieser Welt. Ja, wir sind gerüstet als die, die von oben kommen, aber mitten in dieser Welt sind und mitten in dieser Welt Antworten haben, mitten in dieser Welt Heilung bringen, mitten in dieser Welt Rat bringen, mitten in dieser Welt Weisheit bringen, wo es Weisheit mangelt. Klar, ja, logisch, hat uns auch vorher gemangelt, aber jetzt haben wir haben Zugang zu all diesen Schätzen, wir haben Zugang zu all diesen Quellen und sie sind mitten in uns und wir zapfen sie an und wir lassen sie fließen und wir haben keinen Mangel, durch dieses Wort wird gestrichen, wir haben keinen Mangel, du bist mit dem Himmel, du bist mit Jesus verbunden die ganze Zeit und du hast die ganze Zeit Überfluss in deinem Leben und es fließt und du bist gesegnet und du segnest die anderen Menschen, alle um dich rum und bist nie ohne Antwort. Und nie ohne ihn. Halleluja. Er ist immer da. und er leitet uns und er führt uns und er liebt uns und er bringt diese Liebe, diese Weisheit zu den Menschen. Überall, wo wir sind, ob wir in Ägypten sind oder wo auch immer, in Filderstadt, in Hamburg, in der Schweiz, in Österreich, überall, wo wir sind, ist er da und die Ströme Gottes, die Ströme seiner Herrlichkeit, seiner Weisheit, seines Friedens, seiner Freude, seiner Liebe, sie gehen mit. Amen und Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Wie viele von euch wollen permanent in ihrer Bestimmung leben? Jeden Tag ihres Lebens in ihrer Bestimmung leben. Halleluja. Also Psalm 139, Vers 16, da heißt es, meine Urform sahen seine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, ehe auch noch einer von ihnen da war. Das heißt mit anderen Worten, im Himmel, ursprünglich, bevor du hier auf diese Erde kamst, gab es einen perfekten Plan von Gott für jeden Tag deines Lebens. Und dann kam der Sündenfall und hat den Menschen getrennt von diesem perfekten Plan für sein Leben. Ja. Und dann kam Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Er hat uns wieder verbunden mit dem Himmel, er hat uns wieder verbunden mit Gott und damit hat er uns auch wieder, ich sag mal so, freigeschaltet für den ursprünglichen Plan, der im Buch des Lebens geschrieben steht. Er hat uns freigeschaltet für das, was unsere Urform mal gesehen hat, bevor die Samen und die Eizelle unter den Sündenfall kamen, hat unsere Urform, also unser Geist, den Plan Gottes gesehen und das wurde gedeckelt und getrennt und verdunkelt durch den Sündenfall und durch Jesus sind wir wieder freigeschaltet. Amen. Aus Gnade durch Glauben. Amen. Epheser 2, pass auf, ich lese es euch vor. Epheser 2, Vers 8. Halleluja. Wie rum ist die Bibel? Okay. Epheser 2, Vers 8. Heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und jetzt kommt's, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mit anderen Worten, jetzt sind wir, wie wir alle immer wieder sagen, von Neuem geboren. Wir sind neu geschaffen, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist freigeschaltet für die guten Werke, die Gott bereits vor Grundlegung der Welt für uns bereitet hat. Amen. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Wir sind in Christus Jesus sind wir wieder in Verbindung mit den Quellen des Himmels und damit mit unserem Lebensbuch. Nicht außerhalb von Jesus ist nicht möglich. Außerhalb von Jesus ist die Verbindung nicht. Es ist nicht einfach bei jedem Menschen automatisch. Aber in Christus Jesus sind wir verbunden mit dem ursprünglichen Plan Gottes für unser Leben. Wir sind, mit anderen Worten, freigeschaltet in ihm für den ursprünglichen Plan. Aber jetzt ist es so, genau wie wenn du zum Beispiel im Internet, du bist freigeschaltet, ja, man kann ja im Internet freigeschaltet werden für alles Mögliche, ja, also ich freigeschaltet werden für irgendein Abo hier und für irgendwas da und Download dort und so weiter. Du bist freigeschaltet, aber das heißt noch nicht automatisch, dass du immer online bist mit dem, wofür du freigeschaltet bist. Richtig? Du bist zwar freigeschaltet, aber du musst auch noch online gehen und sagen, okay, gut, ich zapfe das an, wofür ich freigeschaltet bin. Und hier ist jetzt der entscheidende Schlüssel für uns. Wie zapfst du das Buch des Lebens, das Gott für dein Leben geschrieben hat, jeden Tag an? Ganz einfach, indem du online gehst. Ach so, aha, ach ja, danke Pastor, jetzt habe ich es gehört, ich muss einfach nur immer schön im Handy daddeln, dann komme ich in meine Bestimmung. Nein, nein, nein, nein, nein, so ist es nicht gemeint. Alle Handy-Junkies freuen sich. Nein, du musst online sein mit diesem Buch des Lebens. Und dieses Buch des Lebens ist in Christus. Und wo ist Christus? Christus ist in dir und er ist gleichzeitig im Himmel. Und deswegen sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 1, ich habe es am Sonntag schon zitiert, den Vers. Da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, mit anderen Worten, wenn ihr jetzt dieses neue Leben habt, wenn ihr mit anderen Worten freigeschaltet seid für den ursprünglichen Plan Gottes für euer Leben, dann sucht das, was droben ist, da wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Mit anderen Worten, verbindet euch mit dem Himmel, verbindet euch mit Gott, verbindet euch mit ihm. Sind auf das, sagt er weiter, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt, hier auf der Erde findest du deine Bestimmung nicht, sondern du findest sie im Himmel. Und jetzt macht es noch deutlicher und jetzt sagt er auch nochmal ganz klar, warum. Denn er sagt nämlich, denn, ja, denn heißt immer, er sagt, warum. Denn, sagt er, denn ihr seid gestorben. Das heißt, ihr seid eurem alten Leben in der sündigen Natur gestorben. Ihr seid diesem alten Leben ohne Christus. Ihr seid diesem alten Leben getrennt von Gott gestorben. Und jetzt habt ihr ja ein neues Leben. Ja, ihr seid von neuem geboren. Und er sagt, und jetzt ist euer Leben, also dieses Leben, das Gott für uns bestimmt hat, dieses Leben, das im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, für jeden Einzelnen von uns, dieses Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Das heißt, in Christus, in Gott ist dieses Leben zu finden. Wenn du in Christus bist, oder du kannst auch so sagen, wenn du dich mit Christus verbindest, verbindest du dich mit Gott. Amen. Und wenn du dich mit Gott verbindest, verbindest du dich automatisch mit dem Plan Gottes für dein Leben. Und das solltest du am besten jeden Tag tun. Darüber habe ich am Sonntag gepredigt, wie man das macht. Ja? Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Aber genau, die Challenge, 21 Days Challenge, ja, 21 Tage online mit Gott. Amen. Ja? Indem du dich ausrichtest auf ihn, indem du mit ihm sprichst und indem du gleichzeitig und ganz besonders wichtig dein Herz zur Ruhe bringst vor ihm, damit er auf die Tafel deines Herzens schreiben kann, was er für dich hat. Und in dem Moment bist du in dieser Verbindung. Du bist online mit deinem Leben, das verborgen ist mit Christus in Gott. Verstehst du? Und somit geht es auch bei unserer täglichen Zeit, die wir wirklich online mit Gott haben, geht es in keiner Weise um irgendeine religiöse Pflicht, sondern es geht einfach, es ist lebensnotwendig für uns. Wenn du, ich habe dich am Anfang gefragt, willst du täglich in der Bestimmung Gottes für dein Leben leben? Sagst du immer noch ja? Okay. Dann führt kein Weg dran vorbei, täglich online zu gehen mit Gott, weil genau das ist die Konsequenz, was dann passiert. Wenn du diese Touchbase mit Gott hast, wenn du mit dem Leben, das verborgen ist, mit Christus in Berührung kommst, dann kommst du damit in Berührung mit deiner Bestimmung. Und wenn du täglich in Berührung sein willst mit deiner Bestimmung, wenn du täglich in den vorbereiteten Werken gehen willst, wenn du täglich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein willst und das Richtige tun willst, dann ist die Voraussetzung nicht rumzuhirnen und zu überlegen, oh, was kann ich heute wieder für den Herrn tun, was könnte der Herr wollen, was könnte der Herr meinen, dass ich tun soll, sondern der Schlüssel ist, online zu gehen mit Gott, ihn auf dein Herz schreiben zu lassen und du wirst es wissen. Das ist das Geheimnis. Und du wirst einfach fließen. Und dann stellst du am Ende des Tages fest, wow, ich bin ja tatsächlich im Plan Gottes für mein Leben gegangen. Manchmal zweifelst du vielleicht zwischendurch auch. Das ist normal in dieser Welt. Dein Fleisch hat Zweifel und denkt, oh, mache ich wirklich das, was Gott will in meinem Leben? Bin ich richtig unterwegs? Bin ich richtig ausgerichtet und so weiter? Aber ich sag dir, wenn du sicherstellst, täglich online zu sein mit Gott, er wird dich immer wieder ermutigen und er wird dir immer wieder deutlich machen an bestimmten Punkten. Weißt du, durch andere Menschen, durch Situationen, durch übernatürliche Bestätigungen, durch sein Reden. Er wird dir immer wieder deutlich machen, ja, ja, ja, ja, ja. Geh einfach weiter. Amen. Bleib online und du bist im Willen Gottes für dein Leben. Die Tage, die gebildet wurden, ehe auch nur einer von ihnen gemacht wurde, oder die schon bei Gott bekannt waren, ehe auch nur einer von ihnen gemacht wurden, oder ehe nur einer gebildet wurde, sie kommen in dein Leben. Sie werden downgeloadet vom Himmel. Halleluja. Und deswegen sagt er in Vers 4, Kolosser 3, Vers 4, sagt er, wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, also wenn ihr das runterholt vom Himmel, was in Christus verborgen ist für euch, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, dann wirst du hervorkommen als der, der du nach der Sicht Gottes, nach dem Plan Gottes immer warst und immer sein solltest. Und du wirst mehr und mehr sichtbar werden. Und die Welt wird mehr und mehr sagen, ja, ein Sohn Gottes, ja, eine Tochter Gottes. Die Menschen um dich herum, selbst wenn sie nicht genau verstehen, das Geheimnis dahinter, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, ist ja das Geheimnis, sagt Paulus. Selbst wenn sie das nicht 100% verstehen, aber sie werden etwas davon spüren. Ja, da kommt einer hervor. Da kommt einer hervor in seiner Bestimmung. Das Geheimnis dahinter ist, dass du täglich online bist. Amen. Halleluja. Wie viele von euch wollen immer noch in der Bestimmung Gottes wir leben, leben? Halleluja. Ich möchte einfach für euch beten zum Schluss, für jeden einzelnen von uns, auch für euch über Livestream oder die ihr später die Botschaft seht vielleicht. Ich möchte einfach für uns alle beten, einfach, dass wir wirklich jeden Tag wirklich in dieser Bestimmung Gottes für unser Leben leben. Halleluja. Komm, lasst uns aufstehen zusammen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr, für deinen perfekten Plan für uns, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du für jeden Einzelnen einen perfekten Plan hast, Herr, für sein oder für ihr Leben, Herr. Wir danken dir, Herr, dass für jeden Tag eine Bestimmung im Himmel für uns verborgen ist, Herr. Und alles, was wir tun müssen, Herr, um diese Bestimmung von oben hier auf die Erde zu holen, ist einfach jeden Tag aufs Neue online gehen. Jeden Tag aufs Neue den Download anzapfen. Jeden Tag aufs Neue uns einfach verbinden in dieser persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Nicht in unserem Verstand, Hirnen, nicht in menschlicher Weisheit, wie die Irina schon sagte, irgendwas überlegen, sondern einfach online mit Gott und in die Gemeinschaft eintreten und aus der Gemeinschaft mit ihm heraus und aus dem Schreiben seines Geistes auf unser Herz heraus werden wir, und ich spreche dir das zu, du wirst in der Bestimmung Gottes für dein Leben gehen. Du wirst, jeder Einzelne hier, wird jeden Tag seines Lebens in der Bestimmung Gottes für sein Leben leben. Und am Ende deiner Tage wird der Vater im Himmel sagen, ja, recht so, du guter und treuer Knecht oder Knechtin, wie auch immer, oder Sohn oder Tochter. Du hast tatsächlich, vielleicht manchmal hast du dran gezweifelt, ob es wirklich so ist, aber du hast tatsächlich die Tage deines Lebens so gelebt, wie sie vom Vater im Himmel vorgesehen waren. Und das setzt sich frei über jedem Einzelnen von uns. Und Vater, ich danke dir auch, dass du jedem Einzelnen hilfst, auch das, was ich am Sonntag schon gepredigt habe, umzusetzen, Herr, um jeden Tag wirklich immer wieder neu online zu gehen und wirklich zu lernen, das zum Lebensstil zu machen, Herr, aus der Online-Begegnung mit Gott zu leben. Halleluja, Herr. Danke, dass die Connection steht. Danke, Herr, dass du uns freigeschaltet hast, Jesus. Danke, Herr, dass wir durch dein Blut freien Zugang haben. Danke, Herr, dass der Download jederzeit zur Verfügung steht. Wir müssen ihn nur noch anzapfen, Herr. Und wir tun es. Amen. Sag mal, ich tue es. Ich zapfe meine Bestimmung an. Und ich lebe alle Tage meines Lebens in den vorbereiteten Werken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf, und jetzt machen wir noch was zum Schluss. Leg einfach mal deine Hand auf deinen Nachbarn, einfach zu zweit zusammen und sag einfach so, und ich setze die hundertprozentige Bestimmung Gottes für dein Leben frei. Ich setze es frei. Ich setze frei, dass du jeden Tag deines Lebens online bist mit Gott. Dass du jeden Tag deines Lebens in der Connection mit Gott bist. Setz es einfach frei über jemand, euch, ihr über Livestream, wenn ihr mehrere seid. Setz es einfach frei übereinander. Ansonsten empfang es in Jesu Namen. In Jesu Namen. Zuteilung. Wir setzen Zuteilung frei. Wir setzen Zuteilung frei für das tägliche Online-Sein. Wow, frische Zuteilung für das tägliche Online-Sein mit Gott. Halleluja. Oh, wir setzen himmlische Leichtigkeit frei. Himmlische Leichtigkeit für das tägliche Online-Sein mit Gott. Oh, Leichtigkeit. Leichtigkeit. Leichtigkeit. Halleluja. Halleluja. Göttliche Gnade fürs tägliche Online-Sein mit Gott. Göttliche Gnade. Zuteilung. Oh, Zuteilung. Zuteilung. Halleluja. Himmlische Leichtigkeit. Halleluja. Himmlische Leichtigkeit. Oh, Halleluja. Herr, das ist nicht eine Pflicht, nicht ein Zwanges, Herr, sondern ein Genusses. Ein Auftanken. Halleluja. Ein Empfangen, ein Download empfangen vom Himmel, so dass dein Reich kommt, Vater, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn, ihr Lieben.